Kapitel 7. Kapitel 7. No Limits. Das Feuer wurde allmählich immer schwächer. Gelegentlich zischten noch Flämmchen aus der Glut empor. Sie fanden jedoch keine neue Nahrung. Ich muss das Feuer am Leben erhalten, dachte Don, erhob sich und torkelte in das den Park umsäumende Gehölz, um Nachschub zu besorgen. Es war zu dunkel zwischen den Bäumen. Er tappte umher und ließ sich sein Gesicht von kleinen Ästen zerschrammen. Das einzige Licht, das er hatte, war sein Feuerzeug. Als es zu heiß wurde, steckte er es fluchend in die Tasche. Er sah Kalle im Schneidersitz zusammengesunken in die Glut starren. War das ihr letzter gemeinsamer Abend im Park? Er nahm sich Zeit, sich dieses Bild genau einzuprägen. Ein aus der Dunkelheit ragender Ast berührte seine Stirn, aber das war ihm egal. Auf dem Boden fand er einige Ästchen, die er aufsammelte. Er riss einen toten Ast ab. Umständlich, mit der Feuernahrung hantierend, wankte er zurück, schmiss alles auf die Glut und setzte sich wieder zu Kalle, der gerade am Whisky nippte. Don, ich habe mir in der letzten Zeit viele Gedanken gemacht. Drei Geschichten in meinem Leben sind mir besonders wichtig. Unsere Freundschaft, die Angelegenheit mit Nana und die Konzerte mit meiner Band. Früher hat es mich immer geärgert, dass wir keine eigenen Stücke komponiert haben, aber mittlerweile sehe ich das anders. Im Lagerfeuerlicht mit Whisky betrachtet, ist es Schnuppe. Ob man eigene Songs schreibt oder nicht. Fast alle großen Künstler sind Schnorrer, die sich eine kleine Auswahl von Themen borgen, um sie zu variieren. Die wichtigsten Werke sind sowieso schon geschrieben. Jede Bewegung, die wir auf diesem Planeten fabrizieren, ist eine Variation alter Bewegungen. Die weißen Flecken sind sowohl auf der Landkarte als auch in der Kunst verschwunden. Ich glaube, dass DJ Simon von Sing Sing das schon immer geahnt hat und deswegen nur Coverlieder spielen wollte. Wenn du also meine Geschichte aufschreibst, dann vergiss auf keinen Fall DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs.